bestehen im Sturm und Drachen. Wir möchten euren Worten lauschen, Gedankenmeinungen austauschen, was ihr erfahren ein Leben lang. Warum denn immer diese Spalten? Die eine Jugend, dort die Alten. Ihr haltet uns für unreif dumm. Warum wollt ihr uns nicht erlauben, an Deutschlands Zukunft fest zu glauben? Ihr helft uns nicht, warum, warum? Wir fragen euch, wir klagen an, lasst uns doch ein. Lasst eure deutsche Jugend, die letzten Deutschen der Zukunft nicht allein. Wir als die Jugend der Nation verdienen nicht euren Spott und Hohn. Ihr kämpft auf die gleiche Art, wie ihr einst wollen wir kämpfend gehen, fürs Vaterland zum Opfer stehen, wie ihr, als ihr die Jugend wart. Warum wollt ihr uns nicht verstehen, in uns nur stören Friede sehen? Beachtet uns manchmal wie den letzten Recht, dabei zu sein ist auch unser Recht, wenn von Vergangenheit und Zukunft ihr nun sprecht. Ihr werft uns fort, ihr stoßt uns weg. Wir fragen euch, wir klagen an, lasst uns doch ein. Lasst eure deutsche Jugend, die letzten Deutschen der Zukunft nicht allein. Bedenkt, dass wir in späteren Tagen allein die Fackel weiter tragen im heimatlichen deutschen Feindesland. Seit 45 habt ihr nur geschlafen, euch schlagen lassen als die Braven. Seid mit Schuld an dieser Mörderhand.